habe ich im Jahre 19 ein Programm aufgestellt und eine Tendenz niedergelegt, die der pazifistisch-demokratischen Welt bewusst ins Gesicht schlug.